Man reicht dem Führer den Spaten. Österreich Erde, aufgehoben von dem treuesten und größten Sohn des deutschen Volkes, fällt in die Loren. Verhindern hinüber zum hohen Staufen. Die Riesen des Waldes senken sich und der Blick wird frei ins Reich und in die Ostmark. Und über diese Straße schreitet die Arbeit und schreitet der Segen des Reiches Adolf Hitler.